3. Beispiel. Ja, selbstverständlich haben wir nur frische Fische. Besonders der Nordseefisch ist heute ausgezeichnet. Der Heilbutt ist im Angebot, das Kilo nur für 4,10 Euro. Oder wenn Sie vielleicht Krabben wünschen, die kommen immer freitags, da sind sie dann.